Die russische Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studiengesellschaft Rostov veröffentlichte kürzlich eine Erklärung und verurteilte darin, dass der UN-Sicherheitsrat eine neue Sanktionsresolution gegen die DFLK fabriziert hatte. Diesmalige Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates, so hieß es darin, sei von den USA, die die Militärpolizei der Welt bilden, unter den Anhängern fabriziert geworden. Doch ihre Absicht dazu, die Macht der DFLK, die stets den Sieg erringe, zu schwächen, werde von den einmütig zusammengeschlossenen Koreanern, die die sozialistischen Errungenschaften fest verteidigten, zum Scheitern gebracht.